Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 1, Tag 10. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Vers 9. Gott ist für immer treu und man kann ihm vertrauen, dass er das in euch tut. Du siehst, Paulus glaubte nicht an die Korinther, sondern an die Treue Gottes. Menschen, die an ihr eigenes Verhalten glauben, werden nie erfolgreich sein. Menschen, die auf das Verhalten anderer Menschen vertrauen, werden immer enttäuscht werden. Neulich hat jemand etwas getan, das nicht besonders gut war. Es ist eine Person, die ich sehr liebe und in die ich viel Zeit investiert habe. Diese Person fühlte sich dann schlecht und schickte mir eine Nachricht. Oh, ich muss dich so sehr enttäuscht haben. Ich sagte, nein, warum fühlst du dich schlecht? Wenn du dich schlecht fühlst, weil du etwas falsch gemacht hast, dann ist das eine Sache. Wenn du dich aber schlecht fühlst, weil du denkst, dass du mich enttäuscht hast, ist das eine andere Sache. Denn ich bin nicht enttäuscht. Wie kann man nicht enttäuscht sein, wenn man sich in Menschen investiert und sie es dann vermasseln? Ich vertraue nicht darauf, dass die Menschen gut sind. Mein Vertrauen liegt nicht darin, dass Menschen großartige Dinge tun und ein gutes Leben führen. Mein Vertrauen liegt in Gott, dem man vertrauen kann, weil er treu ist. Deshalb war Paulus auch so stark. Schau, er sagte, Gott ist für immer treu und man kann ihm vertrauen, dass er das in euch tut. Den Korinthern konnte man also nicht vertrauen, aber Gott konnte man vertrauen. Ich habe mein Leben 1968 Jesus übergeben, das ist lange her. Ich diene Jesus schon seit langer, langer Zeit. Und wenn ich mir mein eigenes Leben anschaue, muss ich zugeben, ich kann nicht sagen, dass ich immer treu gewesen bin. Das wäre eine Lüge, denn ich war nicht immer treu. Es gab Zeiten, in denen ich Dinge getan habe, die ich als Christ nicht hätte tun sollen. Es gab Zeiten, in denen ich Dinge getan habe, die den Namen Jesu nicht verherrlichten. Doch weißt du was? Wenn ich auf die 54 Jahre zurückschaue, die ich mit Jesus gelebt habe, er war immer treu. Ich kann dir keinen einzigen Moment nennen, wo ich sagen kann, schau mal, er war nicht treu. Was passiert also? Wenn wir Leiter sind, die auf Gottes Treue vertrauen, wird sich dieser Glaube auch darin widerspiegeln, wie wir Menschen behandeln. Wenn wir aber Leiter sind, die ihr Vertrauen in Menschen setzen, werden wir natürlich enttäuscht. Paulus hat das nicht getan. Schau, was er danach sagt. Denn er hat euch eingeladen, das Leben seines Sohnes zu teilen. Leute, diejenigen von euch, die mir schon einige Zeit folgen, wissen, dass Gott vor Jahren begann, zu mir über offene Einladungen zu sprechen. Es gibt so viele Dinge in der Bibel, zu denen Gott uns eingeladen hat. Darüber habe ich gepredigt, bevor ich überhaupt wusste, dass es die Beschenbibel gibt. Deshalb bin ich auch so begeistert, wenn ich diese Dinge in dieser Bibel lese. Denn religiöse Menschen machen alles zu einer Regel und zu einem Gesetz. Du musst, du musst, du musst, du musst. Aber der neue Bund macht alles zu einer Einladung. Schau also, was Gott durch Paulus sagt. Er sagt, er hat dich eingeladen, das Leben seines Sohnes zu teilen. Was bedeutet das also? Jeder Christ, egal wie gut oder schlecht er ist, hat die gleiche Einladung von Gott selbst, das Leben seines Sohnes Jesus Christus zu teilen. Eine Einladung muss aber angenommen werden. Deshalb nimmt nicht jeder Christ diese Einladung an. Leider lehnen viele Menschen sie ab. Wenn du aber Ja zu Gottes Einladung sagst, kannst du das Leben von Jesus in deinem Alltag teilen. Das heißt also, sein Sieg wird zu deinem Sieg. Seine Kraft wird zu deiner Kraft. Seine Stärke wird zu deiner Stärke. Sein Erfolg wird zu deinem Erfolg. Alles, was ihm gehört, gehört jetzt dir. Was bedeutet das also? Das heißt, dass du eingeladen wurdest und nicht, dass es dir aufgezwungen wurde. Gott wird dich also nicht dazu zwingen, das Leben von Jesus Christus zu teilen. Aber Gott lädt dich dazu ein. Wenn du also lernst, in dem einfachen Vertrauen zu leben, dass Gott nicht lügen kann, dass du das Leben Jesu teilen kannst, wenn du weniger Bitte und mehr Danke sagst, wenn du weniger bittest, dann wirst du das Leben Jesu teilen. Nimmst du diese Einladung an? Dann mach Folgendes. Halte heute im Laufe des Tages mal kurz inne und sage: Jesus, ich danke dir, dass ich am Leben von dir teilhabe. Dein Leben ist mein Leben. Ich danke dir, Jesus. Und du wirst sehen, es wird sichtbar werden. Wir sehen uns morgen.